Lesen Sohlen kommt die Nacht, ich liege wach. Tief in mir drin dieses Gefühl. Ich weiß, jetzt muss ich einfach raus ins Neonlicht. Da gibt's für meine Träume ein Gesicht. Das Laster klopft an meine Tür. Und plötzlich ist sie da, die Leidenschaft in mir. Ist es Liebe, ist es Laster oder Leidenschaft? Und jeder Augenblick macht für mich wirklich Sinn. Ist es Liebe, ist es Laster oder Leidenschaft? Und irgendwie spür ich das Leben mittendrin. Dann weiß ich, wer ich bin. Ich halte den Atem an und kriege Gänsehaut. Es ist wie Feuer und Eis, mein Herz pocht laut. Das Leben tanzt mit mir ans Ende dieser Welt. Ein Abenteuer, das mich gefangen hält. Das Laster klopft an meine Tür. Und plötzlich ist